Der gesetzgebende Rat des Bundesstaates Yaracuy in Venezuela verlieh Genossen Kim Jong-il zu seinem 75. Geburtstag den Orden Oberst José Joaquín Berúez, den höchsten Orden des Rates. Eine Gedenkvollversammlung des Rates zur Verleihung des Ordens an Kim Jong-il fand am 10. Februar im Sitzungssaal Hugo Rafael Chávez Prias statt. Daran nahmen teil die Mitglieder des gesetzgebenden Rates des Bundesstaates, die Persönlichkeiten verschiedener Parteien und Organisationen, hunderte Bürger von Venezuela und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Venezuela und die Botschaftsangehörigen. Auf der Versammlung wurde der Beschluss des Rates über die Verleihung des Ordens Oberst José Joaquín Berúez, des höchsten Ordens des gesetzgebenden Rates des Bundesstaates, an den Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der DVJK und ewigen Führer des koreanischen Volkes Kim Jong-il zu seinem 75. Geburtstag verabschiedet. Der Vorsitzende des Rates überreichte dem Botschafter der DVJK den Orden für Kim Jong-il und das Dokument für den Beschluss.